Casino soweit. Wir gehen über zum Chris Rea. Das ist der. Could have been a long, hot summer night when all the stars were shining bright against the moon. Yeah. It could have been that famous staircase scene, top hats and tails spinning round the room. It's called Aces Hearts. Could this be true? this be me? The one who kept himself so high and free, caught up in the highest game of all, and all my defenses tumbled and fall, and only the ace of hearts can save me now. I wake in early hours and I call your name, and it's your face I see pressed up against my windowpane. Suddenly I realize as the tears start to flow like rain from the sky, only the haze of hearts can save me now. It's a heart, tell me what's this game we're playing? It's a heart, it's all down to you, yeah. I'm lost, lost like a child in a strange dream. I'll open your door. Shamrock Diaries. In waves of people, you can lose your feet. You gotta stay hard to the ground. It gets so easy now to lose your way when you're ever outward bound. Church bell ringing in a faded light. stop dead like a cold steel. Negotiation is touching you, as sure as God you fall. And I see you, and I see me, I see it all. Your heart with every bell. Quiet practice in the empty hall is a sound that you know so well. Like something lost inside your overcoat, you find it later by mistake. You lost it all a thousand years ago. We pray it's not too late. of the day. Hello, friend. How are things for you these days? Some guy from way back when, he mentioned your name. Did he ever get back to you? Ah, you know I told him to. Sometimes I turn and I swear I hear calls. This next song is about a guy walks into a boutique and he wants to buy a suit. It's all about why he wants the suit. It's called Midnight Blue. Never too late. So Now there's a heart in the middle of somewhere tonight, screaming for reasons or just the way I'm. The shirt off my back on a wager that says there's one every night from my old schoolyard days. Josephine, I send you on every single step I take. I take for you, Josephine. I send you all my love, Josephine. I send you all my love. Now there's a storm on my radar, but I can still fly. Oh, you are the reason, the blue in my sky, Josephine. I send. Stairs we go. Mm-hmm. found out of passion. From the stream and desolation of the English northern coast, that's where I met my darling, and that's where we made the most of what we got. We made the most of what we got, yeah. I still hear your heartbeat. Oh, I still hear your heartbeat. Oh, the sound of you is so sweet to me. Merci beaucoup. DRS 3 auf der Gas live vom 20. Montreux Jazz Festival mit dem Auftritt von Chris Rea. Hat bereits nach 3/4 Stunde das erste Mal die Bühne verlassen. Versprochen ist 1 Stunde Auftritt. Er kommt also sicher noch zurück zu einer Zugabe und der Claude Knobs macht jetzt auch noch Stimmung für den Chris Rea. Chris Rea, Gesang, Gitarre, Keyboards, der Robert A. Way, Gitarre, der Max Middleton, Keyboards, Kevin Leach, Keyboards, Sax, Eugen O'Neill, Bass, David Mattox, Drums und der Adrian Rea, einer von den vielen Brüdern Anlag von Chris Rea, Gesang und Percussion. Oh. Callous heart ain't no good to no one. It's going back, my friends, to see what became of my childhood daydreams, of all the things that used to be. To my surprise, I stood alone. I walked the river of a waking dream. My father said, know what you're thinking. Guess this old town seen better days, it's all gone. Ain't nothing for you here now. It's all gone. Ain't nothing for you here now. You gotta sail on, yeah. Ein harter, rockiger Schluss zu einem Konzert, das sich sonst doch eher in wohlklingenden Bahnen bewegt hat. Wohlklingenden, fast amerikanisch tönenden Rock. Chris Rea ist aber Engländer. Engländer mit italienischen Wurzeln. Der Chris Rea, der ja seit etwa ein, zwei Jahren grossen Erfolg hat in ganz Europa und auch in den Staaten. Grosse Hitparadenerfolg und seine Platte wie heisse Weckli verkauft. Ein paar Informationen vielleicht noch zum Chris Rea. Er ist mittlerweile 33, hat angefangen Musik zu machen Mitte 70er Jahre, ist dann ein bisschen zum falschen Zeitpunkt auf die Musikszene gekommen, muss man fast sagen, weil 1977 in England doch eher Punk und New Wave gefragt war. Darum ist er dann eher ein Geheimtipp geblieben, längere Zeit. Aber seit, wie gesagt, zwei, drei Jahren ist er ein grosser Plattenstar und seine neue Platte «On the Beach» ist, wie gesagt, in sehr vielen Hitparaden in verschiedenen Ländern in Europa. Auf der Bühne wird jetzt umgebaut für das Konzert von Eric Clapton. Und ich muss es leider nochmal sagen, für alle die Leute, die sich später eingeschaltet haben, der S3 kann den Auftritt von Eric Clapton leider nicht übertragen. Das heisst, wir können nicht live übertragen. Wir werden nach dem Konzert von Eric Clapton mit dem Management von Eric Clapton zusammensitzen. Und dann wird entschieden, welche Stücke das wir bringen dürfen. Sicher nicht bringen dürfen wir die neuen Stücke, die unveröffentlichten, die bis jetzt noch nicht auf Platten erhältlich sind. Die Stücke, die Eric Clapton auch wird vorstellen heute Abend. Sicher werden wir aber eine bis anderthalb Stunden Eric Clapton können bringen. Das dann morgen Abend im Anschluss als Konzert von Stefan Eicher bzw. The Talk Talk. Auf der RS3 heute Abend machen wir weiter nach den 10 Nachrichten mit einem Konzert vom Taj Mahal bzw. Jackson Brown, beides Auftritt, die hier in Montreux stattgefunden haben. Jetzt aber als erstes Mal der Wettbewerb. Wie immer gibt es zwei Billets zu gewinnen für den Abend. Wo kommt für morgen Freitagabend, wie gesagt, Stefan Eicher und Talk Talk. Unsere Frage heute Abend dreht sich um den Stefan Eicher. Der Stefan Eicher schreibt sehr viele eigene Stücke, er hat aber auch immer wieder Coverversionen aufgenommen. Wir suchen vier Coverversionen, wo der Stefan Eicher spielt. Das Telefon läutet bereits. Ich sage die Frage gleich nochmal ganz und Telefonnummer dann nochmal für die, die vielleicht recht haben. Der hat es ja vielleicht nicht. Also vier Coverversionen suchen wir. Und zwar suchen wir die Originalinterpreten. Unsere Telefonnummer da unten ist 021 63 72 17. Nochmal die Frage, vier Coverversionen suchen wir, die Stefan Eicher eingespielt hat im Laufe der Jahre. Telefonnummer 021 63 72 17. Das Telefon ist wieder frei. No escape from your baby. Oh, not no babe. No escape from your body. No Escape von Stefan Eicher, ein Titel von seinem neuen Album I Tell This Night. Und das ist bereits eine von diesen Coverversionen, die wir gesucht haben. Am Telefon habe ich den André Wocka aus Riechen. Du hast uns können vier Titel aufzählen, André. Also, Where Did Your Love Go? Ja. No Escape. Ja. Und dann haben wir Where Did Your Love Go? Und das ist Mokka. Ja. Dann Night. Ja. Und You Love. You've lost that loving feeling. Genau, you've lost that loving feeling for the Righteous Brothers, Nice for the Kleenex, No Escape for the Seeds und Where Did Our Love Go, ein grosser Hit for the Supremes. Bist du ein Kenner oder ein Fan von Stefan Eicher? Ja, kann man schon sagen, ja. Aha. Und du kannst auch kommen am Abend. Auf jeden Fall, ja. Hast du ihn schon mal gesehen, den Stefan Eicher? Ich habe ihn letztes Jahr gesehen, kein Reinach. Aha, und hat es dir gefallen hier? Auf jeden Fall super gesehen, ja. Super gsi. Mhm. Haben wir ja wieder den richtigen Wettbewerbsgewinner gefunden. Talk Talk kennst du auch? Ja, wer kennt die nicht, gell? Wer kennt die nicht, ja. Okay, André. Gratuliere, wir sehen uns morgen Abend. Bis dann. Okay. Ciao. Salut. Und wir machen hier weiter in Montreux mit einem Titel gesungen von Jack Bruce. Der Jack Bruce, wie wir gehört haben, in der ersten Stunde Mitglied bei der Cream. Er ist ja heute noch engagiert, und zwar bei einer Avantgarde-Gruppe, mindestens Teilzeit engagiert. Damit mit dem Titel von The Golden Palominos, Silver Bullet auf der LP Visions of Excess. Cocaine, einer der ganz grossen Hits von Eric Clapton, allerdings eine Komposition von J.J. Cale. Vorher, ein Stück vorher, der Jack Bruce mit den Golden Palominas zusammen. Bei mir wieder der Urs Mausfeld. Wir haben vor dem Konzert von Chris Rea ein bisschen angefangen in den Geschichtsblättern von Eric Clapton. Wir sind stehen geblieben bei ungefähr 1970. Derek and the Dominos, wie ist es nachher weitergegangen mit dem Eric? Dann war er noch auf Tournee mit einem amerikanischen Duo. Also ist ein Duo ist untertrieben, es waren mehrere Musiker, Delaney und Bramlett. Das war eine Session-Band und mit dieser Band hat er dann eine Europa-Tournee noch gemacht. Dann ist eine Platte von ihm rausgekommen mit dem Titel After Midnight von J.J. Cale schon drauf im 1970 und dann ist er abgestürzt. Dann hat man vier Jahre lang praktisch nichts mehr von ihm gehört. Ist süchtig gewesen, Heroin- und alkoholsüchtig und ist dann mit 461 Ocean Boulevard im 74 wieder auftaucht. Von dieser Platte haben wir Anfangssendung bereits ein Stück gespielt. Und dort hat er ein Stück Cover gehabt von einer Musik, die dann erst später ganz gross rausgekommen ist, «I Shot the Sheriff» von Bob Marley. Und die Platte ist ja irgendwie sehr gelobt und preisen worden als eine, die irgendwie wieder einfach ist. Zurück, er hat sich irgendwie wieder besonnen auf Blues-Elemente auf selber Platte. Also wenn man die Platte jetzt wieder vergleicht und ich habe vorher mal die Platte gelesen, dann fällt einem tatsächlich auf, dass es sehr einfacher Blues ist, sehr laid-back, relaxed, also so das Ganze sehr so zum Zurücklehnen tatsächlich. Und von dort her ist der Blues wieder so und die ganze Musik hat man das Gefühl, wie von einem gesunden Eric Clapton gespielt worden, wo man das Gefühl hat, er will jetzt wieder auf Musik machen. Und danach ist auch der ganz grosse Erfolg gekommen, beziehungsweise er ist wieder weitergegangen, wie wenn die vierjährige Pause hat ihm praktisch nichts geschadet. Also der Mythos Eric Clapton hat überlebt oder hat sich möglicherweise sogar in diesen vier Jahren erst richtig ausgebildet. Und seitdem weiss man, hat Eric Clapton einen riesen Erfolg. Ja, er hat dann einfach regelmässig auch Platten rausgegeben, hat aber diverse Abstürze immer noch gehabt. Und hat aber so im 77 mit der LP Slowhand, glaube ich, den absoluten Durchbruch geschafft. Dort hat sie ja einige Hits drauf. Und das ist eine Platte, die von dort eigentlich das zusammenfasst, was der Clapton in den 70er Jahren gemacht hat. Die Musik, die er eigentlich dort weiterentwickelt hat von 74, da, von dem, was ich vorher gesagt habe. Und wir sind sehr gespannt, wie das heute Abend tönt, was der Clapton heute Abend macht. Er ist da mit einer Gruppe, die er, glaube ich, nicht regelmässig zusammenspielt, wenn ich richtig informiert bin. Ja, der Phil Collins hat ja die letzte Platte Behind the Sun produziert. Aber ich glaube, dass er jetzt erstmal mit ihm effektiv auf Tournee ist und von dort her wahrscheinlich auch das Ganze einmal so ein Experiment ist, wie das tönt mit ihm auf der Bühne am Schlagzeug und dann auch noch mit dem Keyboarder, mit dem Phil Gaines. Und von dort her vielleicht auch ein Überraschungseffekt ist für sie selber. Und vielleicht auch mit dem Grund, wieso es so zickig tönt und uns nicht übertragen lassen, weil sie vielleicht noch nicht so überzeugt sind, ob das auch absolut hundertprozentig zufriedenstellend, für sie zufriedenstellend rauskommt. Mehr wissen wir dann in zwei Stunden und wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, wir werden mindestens einen grossen Teil von dem Konzert können übertragen, allerdings Zeit verschoben, morgen Abend dann. Machen wir bis zu den 10 Nachrichten noch ein bisschen Musik. After Midnight, ein grosser Hit auch für den Eric Clapton, da in der Version von J.J. Cale. After Midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chill, look and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang. Suspicion, give an exhibition, find out what it is on layback. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. DRS3 auf der Gas aus Montreux, After Midnight von J.J. Cale. Wie ich gesagt habe, später auch ein grosser Hit dann für den Eric Clapton, für den Slowhand. Einer von diesen vielen, vielen Übernahmen, die der Eric Clapton bekommen hat. Und das ist immer auch ein Zeichen dafür, dass ein Musiker sehr berühmt ist. Wir machen jetzt, wo wir die Gelegenheit haben, weil Eric Clapton nicht übertreibt wird heute Abend, eine kleine Pause und gehen auf Bern zu den Nachrichten. Uhr, Radio DRS Nachrichten. Das Wetter bis morgen Abend, bei veränderlicher Bewölkung zeitweise sonnig. Gegen Freitagabend im Norden einzelne Regenschauer wahrscheinlich. Generalstabschef Lüthi will die Information über die Armee verbessern. In einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen sagte Korpskommandant Lüthi, die Leistungen der Armee seien in der letzten Zeit immer mehr aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit entschwunden. Sie müssten für die Bevölkerung wieder präsenter und zugänglicher gemacht werden. Eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Eidgenössischen Militärdepartementes hatte ergeben, dass das Image der Schweizer Armee etwas verblasst ist. Die Armee ist bei weniger als der Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer populär. Im Weiteren zeigte sich, dass eine große Mehrheit gegen einen stärkeren Einbezug der Frauen in die Gesamtverteidigung ist. Israelische Kampfflugzeuge haben nach Angaben eines Militärsprechers Stützpunkte palästinensischer Untergrundkämpfe bei der libanesischen Hafenstadt Sidon angegriffen. Der Angriff erfolgte nur wenige Stunden, nachdem es an der südlibanesischen Mittelmeerküste zu einem zweistündigen Gefecht zwischen Arabern und israelischen Truppen gekommen war. Das Europaparlament in Straßburg hat die Regierungen der Europäischen Gemeinschaft aufgerufen, volle Sanktionen gegen Südafrika zu verhängen, um die Abschaffung der Rassentrennungspolitik zu erzwingen. Das Europaparlament stimmte mit 228 gegen 114 Stimmen und bei 29 Enthaltungen einem Bericht zu, in dem ein unverzügliches Verbot für Investitionen in Südafrika sowie eine Einfuhrsperre für Kohle, Eisen, Stahl und Gold aus Südafrika verlangt werden. Zum Tagesrückblick. Das Bundesgericht in Lausanne hat veranlasst durch Beschwerden bezüglich des Sendegebietes von Lokalradios einen Entscheid gefällt. Danach dürfen Lokalradioprogramme auch außerhalb des erlaubten Sendegebietes in Kabelnetze eingespiesen werden, wenn zum offiziellen Versorgungsgebiet eine kulturelle, wirtschaftspolitische und geografische Beziehung besteht. Am lokalen Charakter der Privatsender wird aber festgehalten. Der Entscheid ist von den Lokalradios und den Kabelfernsehbetrieben begrüßt worden, bei den PTT indessen auf Überraschung gestoßen. Mehrere Beschwerden gegen die PTT sind gutgeheißen worden. Im Streit zwischen der von Denner kontrollierten Molki AG im solothurnischen Niedererlinsbach und fünf Bauern des Orts hat das Bundesgericht entschieden, dass beide Parteien die geltende Landwirtschaftsordnung respektieren müssen. Die Molki darf den im Kleinbauernverband organisierten Landwirten keinen höheren Milchpreis zahlen als üblich. Dies sei rechtswidrig. Andererseits dürfen die fünf Bauern ihren Lieferboykott gegen die Molki nicht weiterführen, weil die Molki ihre vorgeschriebene Milchsammelstelle sei. Die den Kantonen bis Ende 1986 verlängerte Frist zur Ausarbeitung ihrer Raumplanungsrichtpläne wird wahrscheinlich für die Hälfte der Kantone nicht ausreichen. Das Justiz- und Polizeidepartement schreibt dazu, wenn verschiedene Kantone weiterhin so saumselig handelten, prüfe der Bundesrat, ob nicht Konsequenzen bei der Ausrichtung von raumwirksamen Aufgaben angezeigt seien. Der Jurassische Naturschutzverband und die Jurassische Sektion der Union des Producteurs Suisses haben sich in einer Petition an den Bundesrat für eine bescheidenere Version der Trans-Juran, insbesondere des Nationalstraßenteilstückes Pruntrut-Delsberg, ausgesprochen. Die Petitionäre fordern eine Verkleinerung des vierspurigen Projekts. In Italien ist der amtierende Außenminister Andreotti mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden. Regierungschef Craxi war nach Abstimmungsniederlagen im Parlament, bedingt durch Differenzen innerhalb der Koalitionsregierung, zurückgetreten. Im Prozess um die Entführung des Kreuzfahrtschiffes Achille Lauro hat das Gericht in Genua 3 lebenslange Freiheitsstrafen ausgesprochen, darunter für den flüchtigen Palästinenserführer Abul Abbas. Weitere der insgesamt 15 Angeklagten erhielten Gefängnisstrafen bis zu 30 Jahren. Bei der Entführung des Schiffes im letzten Oktober war ein amerikanischer Passagier ermordet worden. In Vietnam ist der Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Le Duan, im Alter von 79 Jahren gestorben. Le Duan hatte nach dem Tod Ho Chi Minhs die Leitung der vietnamesischen KP übernommen. Der Bericht über die allgemeine Wetterlage. Ein Hoch erstreckt sich vom Ostatlantik bis Frankreich. Es verursacht von England bis zu den Ostalpen eine starke nordwestliche Höhenströmung. Die Schweiz liegt in der Grenzzone zwischen mäßig feuchter Luft über Deutschland und ziemlich trockener Luft über der Südhälfte Frankreichs. Die Prognosen bis morgen Freitagabend: ganze Schweiz bei veränderlicher Bewölkung zeitweise sonnig, gegen Freitagabend auf der Alpen-Nordseite einzelne Regenschauer wahrscheinlich. Temperaturen in den Niederungen im Norden am Morgen früh um 11, am Nachmittag um 23 Grad, im Süden etwas höher. 0 Grad Grenze auf etwa 3500 Meter steigend. In den Bergen mäßige, von Nordwest auf West drehende Winde. Die Aussichten für Samstag wechselhaft, im Laufe des Tages aus Westen zeitweise Regen, weniger warm. Auf die RS1 folgt ein Musikprogramm, auf die RS2 ein Interpretenporträt und auf die RS3 auf der Gas. Der RS3 auf der Gas, Musikredaktion aus Mausfeld, am Mikrofon Dani Hitzig. Wir sind auf der Gas, haben an sich wollen Eric Clapton jetzt übertragen. Und es ist jetzt noch etwas dazugekommen. Wir könnten nicht nur nicht übertragen, wir könnten auch nicht aufnehmen im Moment. Es sind uns die Leitungen gekappt worden. Wir finden es ehrlich gesagt eine ziemliche Frechheit und auch ein Misstrauen, das wir nicht verdient haben, nachdem wir mit diesen Leuten geredet haben und gesagt haben, wir dürfen es nicht übertragen. Man vertraut uns nicht, man hat uns auch noch die Leitungen abgeschnitten. Und es ist jetzt schon klar, dass sich die SRG auch wieder rechtliche Schritte vorbehalten. Denn wie gesagt, wir haben an sich einen Vertrag, dass wir alles dürfen übertragen. Aber eben im grossen internationalen Rockbusiness, wo es um viel Geld geht, da spielt auch so ein Vertrag keine Rolle mehr. Wie ich am Anfang von der Sendung gesagt habe, haben wir einen Ersatz. Ich glaube, einen vollwertigen Ersatz. Und für alle Fans von der schwarzen Musik ein regelrechtes Zyklon, nämlich der Auftritt von Taj Mahal vom Montreux Festival 1981. Aus dem Ausfeld eine Einordnung, eine kurze vom Taj Mahal. Also ich finde es eine ausgesprochen faszinierende Persönlichkeit. Es ist ein Musiker, der völlig unterbewertet wird, der jetzt momentan auch ohne Plattenvertrag ist. Ein schwarzer Musiker, abstammend tut er von Jamaikanern. Und er hat effektiv so die ganze Afroamerikanische, die karibische Tradition in seiner Musik. Er macht Country, Blues, Reggae, alles. Und faszinierend ist, manchmal ist er auftreten mit einer Band aus Tuba-Bläser und auf der anderen Seite wieder mit Steel Drums, dann aber wieder nur Schlichtgitarre, Schlagzeug und noch irgendeinen dritten Musiker aus dem Trio. Und einer von diesen Musikern, der effektiv tief innen in diesen Traditionen ist, aber das auch völlig authentisch wieder bringt. Also manche Vergleiche mit dem Ray Cooter, dem Weissen Pendant vielleicht, sind ja gar nicht so zufällig. Ich habe den Taj Mahal zweimal gesehen und kann das nur voll bestätigen, was du gesagt hast. Das ist ein Musiker, wo ich das Gefühl habe, der ist absolut daheim in all diesen Traditionen. Der bringt das wirklich mit einer Glaubwürdigkeit, die seinesgleichen sucht. Genug geredet für den Moment, jetzt können wir das gerade selber überprüfen, wo wir gesagt haben, der Taj Mahal war 1981 da mit einem Trio. Taj Mahal Gitarre, Gesang, Tyron Jones Bass und Kester Smith Schlagzeug. Der erste Titel heisst «The Big Blues». Baby, Tell me, sugar mama, where the way you get your jump from? Tell me, sugar baby, where you get your children from? She say, you know I get my sweet sugar from my papa's sugar mom. Thank you. chicken. Whoa. Nummy, nummy, nummy, yo. Oh, nummy, nummy, nummy, yo. Thank you. Diving Duck Blues. Song tonight. This one's got a nice chorus for everybody to get in on. You know, I hate to come and play and not be able to sing with people. It's a shame. Now, I know I'm going to have a microphone. Probably is monstrous, complicated. Yeah, this is called Microphonus Problemus Complicatus. Complicatus. All right. I gotta get this down just a little bit further, because if I don't, to watch them keyboards, I'll be all out of key. All right, ladies and gentlemen, this is a tune that's called I'm Going to Chicago, Even If I Have to Walk. Now, we got a part. We're gonna all put this together. We want everybody to get their hands together. I know there's room for people to dance, and as we, you know, don't feel that you shouldn't dance. You should dance any chance you get. Because one day you're gonna get too old. And that ain't no time to think about it. Merci beaucoup. And this tune goes, I'm going to Chicago, even if I have to walk. I'm going to Chicago, even if I have to walk. I'm gonna visit Lake Michigan and see my old friend the Hawk. Everybody, I'm going to Chicago, even if I have to walk. Walk, in Chicago. Come on. Even if I have to walk, I'm gonna leap over Lake Michigan and see my old friend the Hawk. I'm going to Chicago, even if I have to walk. Yeah, I'm going to Chicago, even if I have to walk. Walk, everybody, gonna sit it on Lake Michigan and see my old friend the Hawk. Everybody, I'm going to Chicago, even if I have to walk, sing a cherry, walk, yeah. I'm going to Chicago, even if I have to walk, walk, visit old Lake Michigan, visit my old friend, the Hawk. My baby says, Papa, won't you on that midnight train? Wanna see your fine brown flame again. Well, I got the bliss for y'all, and you know what I'm gonna do too. Jesus, I live on the Indiana, feel I'm moved on college glory. Yeah. She used to live on the Indiana, live that on college glory. That old two-bedroom apartment on that room. Let me get in the kitchen. and rustled up some green. I see just about everything you need there, dude. Yeah, there, dude. There, dude, pretty baby, now you know you want your loot. On the stove, got me cool, I wouldn't move. Hiked up a dress and said, honey, I'm hot. I wanna take you now and give it all I got. And that duty, yeah, that duty. Oh, that duty pretty, baby, now you know they got that blue. I got in it and wouldn't quit it. All she give, she did give it. Tired later, I laid down. But now my day, my baby gon' ride around. That doing it. Yeah, that doing it. Doing it, baby. Working for the door to roll. Jump out and hide my rocks. I knew my baby said, yeah. Ain't nothing but your own money. And I do it. That do it. But that do it, baby, baby, baby, walking on those stairs. Keep it stuck now. Thank you. all that brutalized my very soul. Today they say that we are free, wanting to be changed in this here poverty. Good God, think it's illiteracy. It's only a mansion and make money. Slave driver, tables are turning. Catch a fire, you're going to get burned out. Every time I hear the crack of a whip, my blood run cold. I remember all the slaves you helped, on they brutalized my very soul. So they said that we're free, only to be chained to this here poverty. Good God, think it's illiteracy. It's only a machine that makes money. Slave driver, everybody, tables are turning. Sing it now. Oh, Kerry Williams, extra pianos and vocals. Merci beaucoup, bonsoir, mes amis. C'est très bien, le Hong Kong. Spirit, Der ist auf der Gas mit einem Ersatzprogramm da aus Montreux. Das Konzert war ebenfalls aus Montreux, nämlich von 1981. Der Taj Mahal live auf der Bühne im Casino. Moment, der Eric Clapton mit seiner Band, wir haben es schon ein paar Mal erwähnt, wir haben Probleme, Copyright-Probleme etc. mit dem Eric Clapton. Er hat nicht wollen, dass das Konzert übertragen wird. Wir werden es morgen Abend aller Wahrscheinlichkeit nach, aber wir sind jetzt mittlerweile fängst auf alles gefasst. Immer heisst es wieder etwas anderes. Morgen Abend werden wir das sehr wahrscheinlich dann nachholen und weite Teile von dem Konzert können übertragen. Das dann morgen Abend auf DRS3. Jetzt, wie angekündigt und wie versprochen, ein weiteres Konzert, das in Montreux stattgefunden hat, vor ein paar Jahren, genau gesagt 1982. Und zwar ein Konzert mit dem kalifornischen Singer-Songwriter Jackson Browne. Der Jackson Browne war dort das erste Mal in der Schweiz und es war auch das letzte Mal bis jetzt. Der Jackson Browne, der am Anfang von seiner Karriere vor allem als ein grosser Romantiker gegolten hat. Und wie das halt so ist, auch die Romantiker in dieser Welt kommen irgendwie nicht mehr an das Problem vorbei. Er hat sich dann auch politisch engagiert. Bekannt worden ist er einem politisch interessierten Publikum auch als Teilnehmer am No Nukes Festival, wo es auch einen Film davon gegeben hat. Und seine letzte Platte ist auch sehr prononciert politisch. Life in a Balance heisst sie, wenn es mir recht ist. Jetzt hören wir das Konzert rein. Der Jackson Browne kurz nach der Besetzungsliste. Jackson Browne, Gesang und Gitarre. Doug Haywood, Gesang. Craig Dourke, Keyboards. Richard Vito, Gitarre. Danny Kortschmer, Gitarre. Bob Globe, Bass. Und Russ Kunkel, Schlagzeug. Bühne frei für den Jackson Browne, so wie es tönt hat in Montreux 1982. Somebody's babe. She must be somebody's. Thank you. Thank you very much. We're very glad to be here. This guy playing the bass here is my good friend Bob Glaub. Exception of who I wanted her to be. Thank you. Thank you. Thank you. This little Junebug here playing guitar is my new pal, Ricky Vito. Ricky. Yeah. of your own steps in flight. You've had to hide sometimes, now you're alright. And it's good to see your smile. Man playing the piano, Craig Durgin. You went left a little because it's Montreux, right? A little jazz. This is a song. Oh, I should dedicate this song to the Swiss people who somehow remain to neutral through the years, through history. This song is called For Every Man. Get it together. Where will the she gave the motherland. Have all eventually come down to waiting for everything. Waiting here for everything. Make it on your own if you think you can. If you see somewhere to go, I understand. Just another dreamer, dreaming about every man. Thank you. Playing the drums, my longtime friend, Russ Kunkel. This is wild. Thank you. I'm sitting down by the highway, down by that highway side. Everybody's going somewhere, riding just as fast as they can ride. But I guess they got a lot to do before they can rest assured their lives are justified. Pray to God for me, babe, He can let me slide. I've been up and down this highway, far as my eyes can see. No matter how fast I run, I can never seem to get away from me. A river to the sea. Maybe if you can see me out across this wilderness, there's just one thing I was hoping you might guess. Maybe you can free me all in the power of your sweet tenderness. I can see it in your eyes. Life was a game you don't mind playing to keep yourself amused. I don't mean to be cruel, babe, but you're looking confused. Maybe if you can hear me, turn down your radio. There's just one thing I want you to know. When you've been near me, I felt the love stirring in my soul. Feeling of peace. One time this very good friend of mine said to me, close your eyes, try a few of these. I said, what are they? He said, never mind, just take them. I thought I was flying like a bird, so far above my sorrow. When I looked down, I was standing on my knees. Now I need someone to help me, someone to help me, please. Maybe if you need me, like I know I need you, there's just one thing I'll ask you to do. Thank you. My friend singing harmony with me and playing the organ, my longtime friend, Doug Haywood. And this is a song that Russell and Danny and I wrote together. No, that ain't it. It's called Tender as the Night. Between the darkness on the street and the houses filling up with light. Between the stillness in my heart and the roar of the approaching night. Somebody's calling after somebody. Somebody turns a corner out of sight, looking for somebody somewhere in the night. Tender is the night when you hold your baby tight. Tender is the night. Tender is the night. Between the things we know we both want and the way it's always been, it's hard to walk back in again after the way we fight. Just outside the people laughing, living lives we used to be, chasing down the love they knew. Somewhere in the night, tender is the night when you hold. We'll be right back. Thank you. Thank you. Thank you. This is a song I wrote a long time ago for a friend of mine who died. And tonight I want to sing it for, well, for all of us, but in honor of another friend of mine that died last month. Guitar player, the beautiful guitar player in the Pretenders, James Honeyman Scott. Who I will never know well enough now. Keep a fire burning in your eye and pay attention to the open sky. You never know what will be coming down. I don't remember losing track of you. You're always dancing in and out of you. I must have thought you'd always always keeping things real by playing the clown. Now you're nowhere to be found. I don't know what happens when people die. I can't seem to grasp it as hard as I try. Like a song I can hear playing right in my ear that I can't sing. I can't help listening. And I can't help feeling stupid standing around. Crying as they ease you down. Cause I know that you'd rather we were dancing. Dancing our sorrow. Right on dancing. There's nothing you can do about it anyway. Just do the steps that you've been shown by everyone you've ever known. Until the dance becomes your very own. No matter how close to yours another steps have grown. In the end, there is one dance you'll do alone. Let your prayers go drifting into space.